Kundgabe 5478. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.9.1952. Blut Christi. Sündenschuld. Für euch, meine Kinder auf Erden, habe ich mein Blut vergossen. Für euch bin ich den schwersten Gang gegangen, denn ich wollte euch helfen aus der Tiefe, die ihr nimmermehr hättet verlassen können, aus eigener Kraft. Für euch starb ich den Tod am Kreuze. Das Opfer, das ich Gott Vater darbringen wollte, wurde angenommen. Es wurde für euch dargebracht. Also ihr Menschen auf Erden solltet den Gewinn tragen, was ich bei Gott erflehte. Und wofür ich das Opfer gebracht habe, das sollte euch Erdenkindern zugute kommen, weil ihr nötig eine Hilfeleistung brauchtet in dem Zustand, in dem ihr euch befandet, als ich zur Erde niederstieg. Doch ich wusste auch, dass nicht nur die Menschen zu meiner Erdenzeit bedürftig waren. Ich wusste es, dass, solange die Erde besteht, die Menschen darauf ihre Erdenaufgabe nicht erfüllen konnten, weil sie zu schwach waren, und mich erbarmte die gesamte Menschheit, auch die der Vergangenheit und der Zukunft. Und alle Menschen schloss ich ein in das Erlösungswerk. Allen Menschen erwarb ich Gnaden ohne Maß, deren sie sich nun bedienen können, um ihr Ziel auf Erden zu erreichen. Mein Opfertod war ein Werk größter Barmherzigkeit. Ich nahm mit vollem Bewusstsein und freiem Willen einen Leidenszustand auf mich, den ich ohne die göttliche Liebekraft nicht hätte ertragen können. Doch die entsetzliche Not der Menschheit erbarmte mich und ließ mich alles auf mich nehmen, was nur möglich war, um ihr zu helfen. Ich wusste wohl, dass die völlige Vergöttlichung meines Wesens dieses mein Erlösungswerk krönte. Doch ich tat es nicht um dieses Zieles willen, sondern allein aus Liebe zu dem leidenden, von Gott abgefallenen Geistigen, das so gottfern und darum unselig war. Die Liebe erfüllte mich mit solcher Gewalt, dass ich daraus Kraft schöpfte für das Werk der Barmherzigkeit, dass ich litt und starb für die Menschheit in unsäglicher körperlicher Pein. Ich gab mein Leben hin am Kreuz für meine unglücklichen Brüder, die einstmals gleich mir von Gott ausgegangen waren, aber den Weg verlassen hatten, der ihre Bestimmung war. Ich kannte die Seligkeit der Gottnähe und mich erbarmte das gefallene Unselige. Doch ich wusste auch um die Liebe Gottes zu allen seinen Geschöpfen, und ich wollte ihm zurückbringen, was ich freiwillig von ihm entfernt hatte. Meine Liebe zu Gott war übermächtig, wie auch die Liebe zu allem aus ihm hervorgegangenen. Allein dieser Liebe wegen nahm Gott mein Opfer an, und meine Liebe erbat bei Gott Vergebung der Schuld, die dem Gefallenen anhaftete und nicht anders getilgt werden konnte, weil sie in Lieblosigkeit bestand. Nur Liebe konnte daher dieses Opfer bringen. Und also war es nicht der Kreuzestod an sich, sondern die durch diesen Tod bewiesene Liebe zu den Menschen, die Gott nun annahm, als Entsühnung. Ich habe mein Blut vergossen für euch Menschen und also die Sühne geleistet für das, was ihr getan habt. Ich habe eure Sünde auf mich genommen und dafür gebüßt. Doch auch ihr Menschen müsstet euer Teil dazu beitragen. Ihr müsstet willig sein, durch meinen Kreuzestod erlöst zu werden. Ihr müsstet wollen, dass das Gnadenwerk auch für euch gebracht worden sei. Ihr müsstet Gebrauch machen von den Gnaden, indem ihr mich und mein Erlösungswerk anerkennet und willensmäßig euch in die Schar jener einreihet, für die ich am Kreuz gestorben bin. Ohne diese Anerkennung und euren Willen seid und bleibt ihr mit der Sündenschuld behaftet und in den Ketten dessen, der euch zum Fall gebracht hat. Ich habe wohl für euch alle das Erlösungswerk vollbracht, doch erst euer eigener Wille macht, dass es wirksam werde an euch, denn ihr könnet nimmermehr wider euren Willen erlöst werden von einer Sünde, die ihr im freien Willen begangen habt. Ihr müsset euch unter das Kreuz Christi stellen. Ihr müsset mich anerkennen und mich rufen. Ihr müsset mir eure Schuld gestehen und bitten, dass ich sie für euch trage und mit meinem Blut auslöschen möge. Und es wird euch alle Schuld vergeben sein, um meiner Liebe willen. Amen.